Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama 193. Sprachlosigkeit, wir sind wieder da. Hallo Thomas. Bonjour Armbanduhr. Ich dachte, du kündigst nicht erst an und ich soll nicht einfach nur reinreden. Das war die fantastische. Welche Nummer ist das? Das war die fantastische Ankündigung gerade. 193, bevor ich es vergesse. Oh, 13. Jawohl. Meinst du, dass wir es vorne noch voll kriegen? Selbstverständlich, wir werden jetzt wieder Vollzeit einsteigen ins Geschäft. Ja, das sagst du immer. Ja, aber jetzt sind 2 Jahre vergangen, jetzt konnte ich mir mal einen Kopf drüber machen. Nee, also auf jeden Fall, heute Nacht beginnt die Road to WrestleMania und mit WrestleMania 30 haben wir ja gewissermaßen ein kleines Jubiläum vorliegen. Dementsprechend wollten wir uns das Ganze natürlich nicht entgehen lassen und melden uns jetzt wieder, um da mal unsere Späße, Kommentare etc. zu abzugeben. Soll ich dir mal was sagen? Bitteschön. Wenn du jetzt nicht gerade gesagt hättest, dass dieses Jahr WrestleMania 30 ist, wäre mir das gar nicht so bewusst gewesen. Ja, das tut mir leid, dann bist du schon mal sehr gut vorbereitet. Deswegen, also, so richtig viel Werbung, dass das jetzt 30 ist, wird glaube ich nicht gemacht, oder? Noch nicht, noch ist aber ja auch erstmal der Royal Rumble. Ja, noch dazu muss man auch sagen, der Ticketverkauf läuft ganz gut. Ich glaube, es sind. In der Nähe von San Francisco diesmal? Oder nee, San Francisco, die Nähe ist, glaube ich, nächstes Jahr. Dieses Jahr ist man in. Genau, das war nächstes Jahr. Ja, wo ist man denn dieses Jahr? New Jersey? Kann das sein? Nee, ich glaube, da war man. Oh Gott, schlimm, dass wir das jetzt schon mal nicht wissen. Also, das ist schon mal etwas, was wir nachgucken müssen. Das ist schon Florida. Sicher? Orlando. Oder irgendwo nee, da. Nee, nicht schon, nein, nicht schon wieder. Nee. Genau, war nicht Florida? Nee, das ist, glaube ich, auch später. Also ich bin, man merkt... Es ist in New Orleans, Louisiana. Genau, nicht New Jersey, sondern New Orleans. Ja, New Jersey war letztes Jahr. Es ist im, Mercedes-Benz Superdome. So richtig in WrestleMania-Stimmung bin ich noch nicht. Nee, es ist ja auch erst noch der Royal Rumble. Das ist ja gar kein Problem. Das ist nämlich im Mercedes-Benz Superdome und der wurde nämlich 2005 bei diesem Hurricane Katrina damals ein bisschen... zerstört, beziehungsweise hat ein paar Schäden davon getragen und wurde dann, glaube ich, irgendwie renoviert oder ähnliches. Das hatte ich mal gelesen. Ist ein ganz imposantes Gebäude, muss man sagen. Es wirkt ziemlich groß und so ein bisschen futuristisch. Hat sowas von Raumschiff und sowas. Sieht ganz cool aus. Ist das Open Air oder ist das mit Dach? Das scheint mir sogar ein Dach zu haben. Ja, es ist a doomed sports and exhibition venue, also mit dem Dach, ja. Mhm. Ja, dann, weißt du, wie viel da reingehen? Da passen rein, beim American Football passten da 76.000 rein, beim Basketball 55.000. Ich glaube, die verkaufen, doch, das steht bei Wikipedia so. 70.000 rein und beim Basketball 55.000. Das Feld beim Basketball ist doch viel kleiner als beim American Football. Da müssten noch dann mehr rein. Ja, das steht so bei Wikipedia, da kann ich jetzt nichts für. Oder reingelassen, weil das Feld kleiner ist und man dann von ganz oben nichts mehr sieht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die WWE verkauft 65.000 oder 70.000 Karten. Und werden dann natürlich viel. Ich glaube, dieses Stadion hat mal einen ziemlich großen Rekord aufgestellt. Bin mir nicht sicher, ob es dieses war oder ein anderer bei einem Konzert von den Rolling Stones, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das bin mir nicht sicher, ob es dann. So diese Großkonzerte, wo man dann hört, der war bisher der Rekordinhaber und ist jetzt durch Wrestling abgelöst. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es diese Halle war oder eine andere. Ich habe da auf jeden Fall eine relativ große Zahl mal gehört. Bin mir nicht sicher, ob sie die unbedingt übertreffen wollen, weil das wäre dann doch ein bisschen viel. Vielleicht war es aber auch eine andere Halle. Ich finde es jetzt nämlich gerade nicht wieder. Naja, das soll jetzt aber auch nicht so... Der Royal Rumble heute Nacht. Genau, der Royal Rumble 2014. Aus... Was denn? Findet wo statt? Ich weiß es. Aus Pennsylvania. Pennsylvania, wäre ich nicht. Aus der Heimatstadt von Kurt Engel. Wäre lustig, wenn man ihn wieder da hätte, aber der Herr ist ja noch bei TNA unter Vertrag. Was aber nicht heißt, dass es nicht einiges an Überraschung geben kann. Auf der offiziellen Liste von der WWE, wie viele Leute bisher angekündigt sind, stehen 20 Wrestler für den Royal Rumble. Dave Meltzer hat im Wrestling Observer eine Liste veröffentlicht, die er wohl durch die Presseveröffentlichung hat. Da stehen ja schon 25 Namen drauf, dementsprechend werden wir die natürlich auch benutzen. Ich hatte mal in irgendeiner Radiosendung, da hat dann der Brian Alvarez aufgezählt und da fehlten 8. Also, genau, also es war eine Zeit lang 22, 23 Leute auf der Liste, dann wurden wahrhaftig einige gestrichen. Ja. Zum Beispiel Wade Barrett wurde wahrhaftig gestrichen. Ich nehme an, dass sie jetzt ein paar mehr Überraschungsleute dazu gewinnen konnten, dann halt irgendwelche anderen Leute streichen mussten. Und auf der Presseliste von dem Meltzer im Wrestling Observer stehen, wie gesagt, 25 Leute. Und die benutzen wir dann natürlich auch, die Liste. Das ist ja auch komisch, dass so jemand wie Wade Barrett gestrichen wird. Das ist fand ja ich auch interessant, dass man gerade ihn nimmt. Diesen komischen, wie nennt sich das, Bad News? Bad News Barrett, ja, ein wunderbares Segment. Aber vielleicht dann auch besser, dass er nicht im Royal Rumble ist, weil da wird er ja eh nur rausgeworfen werden. Dann ist das vielleicht ganz gut, dann hat er vielleicht auch nochmal irgendwann eine Chance. Er könnte ja, ich weiß ja, was? Was denn? Ein, zwei Sachen von gesehen, das hat mir auch nicht besonders gefallen. Ja, das ist... Das ist so, weiß ich nicht, so in 5 Minuten mal schnell von irgendjemandem auf der Toilette hingeschrieben worden. Das kommt ja ursprünglich wohl aus dieser YouTube-Show. Hast du die eigentlich schon mal gesehen? Nee, also die WWE-YouTube-Kanäle verfolge ich wahrlich nicht. Dafür ist mir meine Zeit dann doch irgendwo zu schade. Immer wenn ich das höre, denke ich, Mensch, das müsstest du dir mal einmal angucken. Das geht ja bestimmt nur 20, 30 Minuten. Aber dann hinterher vergesse ich das wieder. Dann auch, also wichtig ist auch nicht. Ja. Nee, auf jeden Fall, ich weiß ja, wie gerne die WWE solche Sachen macht, dass im Royal Rumble auch mal ein bisschen gesprochen wird. Die könnten es natürlich so machen, wenn Wade Barrett schon nicht im Royal Rumble teilnimmt, dass dann mitten im Royal Rumble, wenn die Leute im Ring stehen, wieder so ein Segment kommt und so eine Bühne hochgefahren wird, vorne am Entrance-Set, wie das bei der Oldschool Raw der Fall war. Ich weiß nicht genau, wie diese Bühnen heißen, die man so hochfahren kann, aber da war Barrett auf jeden Fall jetzt schon zweimal drauf. Könnte man natürlich mitten im Rumble machen, unabhängig von den Leuten, die reinkommen und denen da kurz ein Segment machen lassen, von wegen Bad News, egal wer gewinnt, ich werde so oder so Champion oder irgendwie sowas Komisches. Mhm. Könnte man machen, ich weiß, dass WWE gerne mal sowas Komisches macht. Ja. Aber das würde auch ein bisschen Zeit füllen. Ich weiß ja nicht, wie es mit der Zeit ist. Matches, die so angesetzt sind, die neben dem Rumble, die wirken ja nicht gerade wie Matches, die besonders lange gehen sollen. Zugegebenermaßen, man hat relativ wenig Material noch. Das kann zum einen gut sein, weil man dann nicht hetzen muss bei den Matches. Andererseits hätte man jetzt auch sagen können, dass man das Tag-Team-Titel-Match von der Pre-Show durchaus auch in die Main-Show nimmt. Nun kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich noch AJ gegen Naomi um den Divas-Titel dazukommt. Das wurde noch nicht offiziell genannt. Aber es wurde jetzt halt viel spekuliert, dass die WWE das dazu setzt, je nachdem, wie viel Zeit sie noch hat. Nein, das geht natürlich auch nicht so lange. Geht natürlich auch nicht so lange. Hat vielleicht 10 Minuten plus Entrances. Ja, also irgendein... Das habe ich nicht gehört, welches? Was denn? Das hat 10 Minuten plus Entrances? Ja, das Divas-Match vielleicht. Ach so, ja, da denke ich mal eher 6-7 Minuten, ja. Ja, bei den beiden könnte ich mir schon ein bisschen mehr vorstellen. Was denn? Wollen wir mal die Matchcard durchgehen? Ja, das machen wir gleich sofort. Die ist ja nicht so lang. So, dann fangen wir mal mit der Kickoff-Show an. So, einmal meinen wunderschönen Block hierher. So, die Kickoff-Show beginnt mit dem wohl spannendsten Match, was die WWE jemals in der Kickoff-Show hatte, wie ich finde. Die Rhodes Brothers, also Cody Rhodes und Goldust, setzen ihre Tag-Team-Titel aufs Spiel gegen die New Age Outlaws. Aber da waren doch bei der Kickoff-Show waren doch schon bessere Matches. Die hatten doch mal ein, zwei Kickoff-Shows, wo richtig so 10 Minuten Zeit für so ein Match war, die richtig gut waren. Ich war da nicht mal irgendwas mit, weiß ich gar nicht, Dolph Ziggler oder so. Und Dolph Ziggler war auch schon einige Male fester Bestandteil der Pre-Show. National- oder US-Titel-Match oder irgendwie sowas, die gar nicht so schlecht waren, oder auch Damien Sandow. Und dann die letzten beiden Kickoff-Shows, das waren doch dann wieder so diese typischen 3-Minuten-Matches. Ja, also Sandow würde ich jetzt nicht unbedingt zu den... Sandow war lange, genau wie Dolph Ziggler, fester Bestandteil der Pre-Shows immer, was jetzt allerdings nicht dafür spricht, dass sie qualitativ mega dolle waren. Ich meine nur, die letzten Pre-Shows oder lange Zeit Pre-Show-Kickoff-Matches waren eigentlich immer nur so dahin gewürfelte Matches ohne irgendeine Bedeutung. Matches, die man auch bei Superstars oder irgendwelchen Hausshows zeigen könnte. Und dementsprechend, das Match hier hat dann schon irgendwo eine Bedeutung. Finde ich ganz spannend. Hätten sie gerne auch in die Hauptshow machen können. Wobei ich das für falsch halte, dass die New Age Outlaws jetzt Heels sind. Das finde ich eigentlich ganz clever. Indem man, also es scheint ja jetzt hier im Punk gegen Triple H bei WrestleMania sehr, sehr, sehr fest zu stehen. Und indem man hier jetzt noch so Kollegen, also jetzt natürlich in diesem Zusammenhang spielt das keine Rolle, aber man hat die dann ja auch schon gegen CM Punk gestellt und Billy Gunn hatte ja auch das Match gegen CM Punk schon, wo dann Road Dogg noch eingegriffen hat und auch im Kommentatorenpult saß, CM Punk aber letztlich ja gewonnen hat. Ich finde das sehr gut, dass man hier so die ehemaligen, die Ex-Kollegen von Triple H auch so als Heels gegen CM Punk noch mit in das Spiel, in das Rennen bringt. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr clever sogar. Immer da ist so, spielt so diese Nostalgie mit und ich finde diesen Eingang, wenn der Road Dogg da seine Sprüche erzählt, die finde ich sind ganz gut und die passen für mich besser zu Faces. Das ist schon richtig. Das finde ich ein bisschen schade, aber von der Storyline her gebe ich dir recht, da kann ich das schon. Ja, vor allem, weil man da so ein bisschen im Hinterhalt schon diese Story aufbaut. Man sagt noch nicht genau, es kommt jetzt Triple H gegen CM Punk, aber dadurch, dass man so Kollegen von Triple H, kann man noch ein bisschen im Hintergrund schon langsam aufbauen, ohne dass die Story schon so sehr beginnt und man am Ende nicht mehr weiß, was man machen soll. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Sehr clever gelöst. Wann ist WrestleMania? Anfang April oder 6. April. 6. April, also die müssen ja schon relativ zeitig ja dann auch mal anfangen. Ja, also die Road to WrestleMania beginnt ja natürlich mit dem Rumble und nach dem Rumble. Also ich nehme an, nach dem Rumble Pay-Per-View an sich wissen wir schon mal einiges mehr darüber, was für Matches denn jetzt wirklich passieren könnten. Und ab da beginnt dann ja auch jedes Jahr die Zeit und ab da hat man dann ja auch jedes Jahr noch einiges an Zeit, um das ganze Zeug aufzubauen. Das ist ja gang und gäbe. Ich hoffe aber, dass in der Pre-Show, sollen wir auch tippen? Ja, natürlich, wir tippen. Wir tippen alles. Also dann, ich fange mal an zu tippen. Ja. Wir wollen ja dieses Jahr alles tippen an Pay-Per-Views. Sag ich jetzt mal so. Ja, das glaube ich auch. Ich tippe mal nach Hoffnung. Ich hoffe mal, dass die New Age Outlaws nicht Champion werden, sondern dass die Rhodes Champion bleiben. Und tippe auch, dass das nicht irgendwie Disqualifikation wird, sondern tippe mal auf einen Sieg der Rhodes-Brüder. Ja, hier gibt es jetzt sehr gespaltene Meinungen. Ich glaube, die meisten sagen, dass Rhodes Brothers, Cody und Goldust Champions bleiben sollen. Letztlich ist das aber ziemlich ausgewogen. Also da gibt es jetzt keine klaren Tendenzen dazu, dass Rhodes Brothers oder New Age Outlaws gewinnen werden. Kann in beide Richtungen gehen. Aber wie gesagt, ich finde vor allen Dingen Goldust ist sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall, der ist... Und ich finde, der hat das verdient, dass es noch ein bisschen weitergeht. Es könnte natürlich auch sein, gibt es ja auch, glaube ich, Gerüchte, ich weiß nicht, ob das jetzt für WrestleMania auf dem Plan steht, dass dann, das wäre aber meiner Ansicht nach zu früh für dieses Jahr, dass Goldust und Cody Rhodes sich zerstreiten und dann Bruder gegen Bruder. Könnte man natürlich auch, aber das ist ja zu blöd für eine Kick-Off-Show, das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn man dann so einen Engel da verschwendet, dass da irgendeiner von den Fehler macht, beim Match, die dadurch einen Titel verloren und sich dadurch streiten. Ja. Aber ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht, ob die beiden auch im Royal Rumble stehen, sonst könnte man das auch machen. Das können wir später nochmal diskutieren. Also Cody Rhodes gegen Goldust war mal diskutiert für WrestleMania vor, weiß ich nicht, einigen Wochen mal. Vielleicht auch im ganzen Monat mittlerweile schon. Ich glaube aber ehrlich gesagt, das ist nicht mehr so aktuell. Also es wurden dann auch direkt aus allen Quellen... Die funktionieren als Tech-Team zurzeit so. Ja, eben, es wurde auch aus allen Quellen gesagt... Irgendwann werden sie das machen, weil das bietet sich ja einfach an. Ja, aber das ist definitiv zu überfrüht. Solange die noch so gut ankommen als Tech-Team, lass das mal, das kann man dann auch noch vom SummerSlam oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr später bei WrestleMania dann machen. Weil genau das hat man dann auch aus allen Quellen gehört, dass es noch zu verfrüht ist und dass man das jetzt gar nicht machen könnte und seitdem hat man da auch gar nichts mehr von gehört. Dementsprechend wird die WWE dann das Gleiche sich wohl gedacht haben, nehme ich an. Ich tippe allerdings auch auf die Rhodes Brothers. Okay. Gut. Das war die Kickoff-Show. Ja, genau, das war die Kickoff-Show. Da bin ich mal gespannt. Und was ich noch sagen wollte zu meinem Tipp, die Kickoff-Show wird von der WWE eigentlich immer sehr stark auf das Face-Team ausgelegt. Also dementsprechend halte ich das für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dann... Ist ja auch da, und Werbung zu machen, dass die Leute sich die Pay-Per-Views... Eben, deswegen, also kann sein, dass sie die Tag-Team-Titel... Ich weiß gar nicht, wie das ist. Die Kickoff-Show, läuft die auf demselben Kanal wie der Pay-Per-View, nur dann halt unverschlüsselt? Nee, die... Früher bei Premiere war, oder ist das ein... ganz normaler Fernsehsender und man muss dann für ein Pay-Per-View auf einen anderen Kanal schalten in den USA. Ne, die läuft gar nicht im Fernsehen, die läuft auf, ich glaube, rund 10 bis 20 Internetplattformen von WWE.com, YouTube, Yahoo, über ganze Spielekonsolen und die läuft praktisch überall, kannst du überall angucken. Kannst du auch auf WWE.com gucken, zum Beispiel. Also früher, als Sky hier in Deutschland noch Premiere hieß, ja. Da war das so, dass die am, kann ich mich erinnern, wenn die so Großveranstaltungen hatten oder auch, glaube ich, bei Fußballspielen am Samstag, dass sie dann die Vorberichterstattung bis zum Anpfiff im Klartext gesendet haben. Mhm. Und erst wenn das eigentliche Fußballspiel dann losging, wurde das dann verschlüsselt. Dann konnte man zwar noch den Ton hören, aber nicht mehr das Bild erkennen ohne diesen Decoder. Das haben die natürlich auch gemacht, um da ein bisschen Werbung zu machen, mhm, und zu zeigen, dass die gute Kommentatoren haben. Also ich glaube Sky... Aber das ist dann hier anders. Ich glaube Sky vor den Wrestling-Pay-Per-Views, die senden mittlerweile auch. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie lange das schon ist, aber die senden, glaube ich, auch so Countdowns. Allerdings nicht die amerikanischen mit den Matches, sondern praktisch nur so Werbesendungen, wo nur die Matches dann nochmal wiederholt werden in Grafiken und sowas. Weißt du denn, wer bei der amerikanischen Kickoff-Show diesmal die Experten sind? Ja, das ist interessant ausgewählt. Da ist nämlich ein wahres Legenden-Panel, oder ich weiß nicht genau, wie man das ins Deutsche übersetzt, das Wort, aber man hat zum einen Ric Flair dabei, den wir ja von der Old Raw noch im Gedächtnis haben mit seiner sehr guten Promo. Mhm. Also schon mal gut. Wir haben Shawn Michaels. Oh. Da kann man auch nie was gegen sagen. Und dann auch sehr passend zum Royal Rumble haben wir den allerersten Royal Rumble-Gewinner, Hacksaw Jim Duggan, dann noch dabei. Da musst du, wenn sowas ist, musst du mich fragen, ob ich das noch weiß, aber das weiß ich. Aber ja, da war ich von ausgegangen. Royal Rumble-Videos, das weiß wahrscheinlich jeder. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Viel, und ho, aber was macht Shawn Michaels dann? Da können sie dann HB Shizzle oder so schänden. Keine Ahnung. Ja, das ist ja mehr JBL. Übrigens, der Ric Flair war aber auch bei einer UFC-Veranstaltung und da mussten die Kämpfe müssen wohl extrem langweilig gewesen sein. Da haben sie ihn ein paar Mal eingeblendet. Mhm. So auf dem Bildschirm und dann haben die Fans da bei der UFC-Veranstaltung die ganze Zeit dieses gemacht. Ja, ich habe auf Figure 4 Weekly Online das Bild mit Dana White gesehen von Twitter, ja. Mhm. Und gestern war eine UFC und da soll CM Punk auch gewesen sein. Und das habe ich auch gesehen. Eingeblendet. Also die scheinen bei und das UFC hat er dann auch auf Twitter so einen Trend zu haben, dass die Wrestler auch alle da namentlich eingeblendet. Ja, Punk hat, glaube ich, sogar dann noch da Nacht frei bekommen vom Wrestling, weil die hatten noch Hausschuss, um da hinzugehen und sich das Ganze anzugucken. Und Punk hat das Ganze dann auch nochmal auf Twitter geschrieben und meinte, so, und jetzt weg von der UFC und zum Royal Rumble den Rumble gewinnen. Hat er getwittert. Die Veranstaltung kann nicht viel gewesen sein. Hat er da noch zu irgendwas getwittert, wie es ihm gefallen hat? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe auf jeden Fall gerade noch einen Podcast mit Alvarez und Meltzer gehört. Also die haben auch drüber diskutiert, über die seltsamen Richter- oder Jury-Entscheidungen für den Main-Event ja anscheinend. Hab's jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht gucke ich es mir dann doch nochmal an, wenn das da so komisch entschieden wurde, um mich da nochmal selber eigenes Bild von zu machen. Guckst du denn jetzt, wo du Wrestling Observer abonniert hast, guckst du denn ab und zu auch UFC? Oder Ich habe die 168er UFC gesehen mit einem fantastischen Kampf zwischen Ronda Rousey und Misha Tate. Und ja, also ich gucke das jetzt nicht vollzeitig andauernd, aber hin und wieder kann man da ganz gut mal reingucken, ja. Du musst mal gucken, ob es auf YouTube noch Hunt gegen Silver gibt. Das war vor 2 oder so UFC. Das war Fight Night oder Fire on. Das war in Australien. Ja. Und ich glaube, das ist in den USA im Fernsehen ganz normal frei übertragen worden. Das ist nämlich kein Pay-Per-View. Und wenn das frei im Fernsehen läuft, dann wird das meistens nicht so schnell von YouTube runtergenommen. Ja, ich habe die beiden. Nur diesen einen Kampf angucken, dann nicht die ganze Veranstaltung. Ja, die haben die Veranstaltung auch, glaube ich. Ein ausgezeichneter Schwergewichtskampf, der war nochmal ein ganzes Zacken besser als der Kampf, den du gesehen hast. Das war auch der Main-Event, oder nicht? Ja. Ja gut, dann weiß ich, dann habe ich die Gesichter vor mir, dann werde ich da mal nachgucken, ja. So, dann wollen wir doch mal mit dem Rumble weitermachen. Wir haben als nächstes auf der Card Daniel Bryan in einem Singles-Match gegen Bray Wyatt. Ist das denn jetzt klar, dass das stattfindet? Weil es hieß ja dann irgendwie, Gehirnerschütterung bei dem Daniel Bryan und dann hieß es, dieses Match. Ja, Daniel Bryan hat wohl, ich weiß nicht genau an welcher Stelle, aber hat in diesem Steel Cage Match wohl eine Gehirnerschütterung bekommen und es hieß dann auch, ja, das wäre eine ernste Sache und wir wissen nicht, ob er überhaupt beim Royal Rumble teilnehmen kann. Bei der nächsten Raw, nächsten Montag, hat er dann die Untersuchung bekommen, wie das ja wohl gang und gäbe ist, war da und war dann auch direkt aktiv, zwar nicht in einem Match, aber hat dann nochmal eingegriffen, ein bisschen gebrawlt mit Bray Wyatt und das Match wurde ganz um angekündigt, wurde jetzt alles umworben. Es scheint also, die Gehirnerschütterung war doch nicht wirklich dramatisch und ja, das sind auch schon mal gute Zeichen. Das Match wird also auf jeden Fall stattfinden. Wobei, in das Match habe ich jetzt nicht so super hohe Erwartungen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wahrlich nicht sicher. Bray Wyatt hat... Bray Wyatt finde ich so als Interview gut, aber als Wrestler finde ich ihn nicht so überzeugend. Also Bray Wyatt ist auch ein guter Wrestler. Das Problem, der hatte irgendwie noch nicht wirklich lange Singles-Matches, höchstens mal lange Tag-Team-Matches, was natürlich noch was ganz anderes ist. Dementsprechend wissen wir halt noch nicht, wie er sich da wohl schlagen wird. Also ich finde, er ist kein so guter Wrestler. Ich habe nur diesen einen Move da, den er macht, wo er so über Kopf wie so eine Sister Abigail gefallener Insekt läuft. Ach so. Das sieht ganz lustig aus. Das war fantastisch, ja. Aus uns Horrorfans allen bekannt aus dem Exorcist. Wunderbar. Ich habe jetzt eher an Franz Kafka, die Verwandlung, gedacht. Ja, oder so. Hast du das nicht gelesen? Ich habe von Kafka noch gar nichts gelesen, muss ich zugeben. Dann musst du mal unbedingt die Verwandlung lesen. Gregor Samsa. Ein ernst gemeinter Tipp? Ja, ist ein ernst gemeinter Tipp. Ist auch nicht so lang, ist eine Erzählung. Ist bestimmt unter 100 Seiten. Und handelt von einem Menschen, der morgens aufwacht und feststellt, er ist gar kein Mensch mehr, sondern er hat sich in ein Insekt verwandelt. Ach, das kenne ich, das hat ein Freund von mir mal gelesen, da hat er mir auch erzählt, wie seltsam er das fand, ja. Das ist sehr, sehr gut. Das steht jetzt nebst der UFC-Empfehlung hier an meinem Blockrand. So, Daniel Bryan gegen Bray Wyatt. Du bist zum Glück dran. Ja, ja, genau. Das ja, Ding ist... Schwierig zu tun, obwohl ich weiß nicht, ob es kommt. Das Ding ist, ich gehe relativ sicher davon aus, dass Daniel Bryan gewinnt, das tippe ich euch jetzt einfach auch nochmal. Ja, jetzt ist die Frage, was macht man mit Daniel Bryan bei WrestleMania? Es war ja eine ganz lange Zeit das Match mit Shawn Michaels eigentlich gedacht. Ich glaube, das ist jetzt aber gar nicht mehr so wahrscheinlich, dass Shawn Michaels es macht. Auf jeden Fall hat man jetzt für Daniel Bryan andere Pläne für WrestleMania, was ich sehr interessant fand zu lesen. Und zwar gar nicht so ein Mega-Main-Event dann wahrscheinlich, eher in der unteren Karte dann angesiedelt, entsprechend der ganzen eher oberen Matches, die wir schon auf der Karte haben wahrscheinlich. Und zwar möchte man ein Rematch von einem Match haben, das letzte Mal gezeigt wurde, im Opener 18 Sekunden lang andauerte. Und zwar Daniel Bryan gegen Sheamus möchte man haben. Ist denn, also es gibt ja Gerüchte, dass Sheamus wieder zurückkommt im Royal Rumble. Meinst du, dass das dann kommt? Gab von Sheamus vor einigen Monaten mal die Mitteilung, dass er doch noch nicht so fit ist und auf jeden Fall nicht zurückkehren wird. Das heißt jetzt natürlich gar nichts. Zu der Zeit ging ich davon aus, dass das stimmt. Mittlerweile bin ich mir relativ sicher, dass wir Sheamus beim Royal Rumble, ja, ich denke mal zu 60-70% werden wir ihn sehen, könnte ich mir vorstellen. Also Sheamus ist ja, als er gegangen ist, aber glaube ich gerade Face. Genau, Sheamus war Face, aber ich glaube für einen Typen wie Sheamus ist absolut gar kein Problem, ganz schnell wieder Heel zu sein. Nach einer Verlegenheitslösung, aber ja. Kann ich mir vorstellen. Ist natürlich, wenn man ursprünglich mal von Shawn Michaels gegen Daniel Bryan ausgegangen ist, sozusagen ein ziemlicher Absturz, muss man sagen. Aber besser, als wenn er gar nichts zu tun hätte. Ja, es ist sicherlich, Verlegenheitslösung ist ein schönes Wort dafür, ja. Andererseits könnte das auch gar nicht so verkehrt werden. Also erstmal muss ich sagen, ich tippe auch auf Daniel Bryan. Okay. Ich bin mir ganz sicher, dass er da diese Fehde gegen den Bray Wyatt gewinnt. Ja, bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob sie jetzt ganz schnell das beenden bei Royal Rumble oder dann bei dem, das nächste ist, Elimination Chamber, beziehungsweise hier in Deutschland natürlich No Way Out, weil man ja Ausscheidungskammer hier nicht sagen darf. Theoretisch könnte man natürlich auch, obwohl die werden dafür nicht extra eine Contender-Match machen. Sonst hätte man natürlich theoretisch auch sagen können, jetzt greifen dann da diese beiden Gesellen von dem Bray Wyatt ein und dann gibt es nochmal irgendwie ein Gimmick-Match oder so. Aber das gab es schon, ne? Die hatten doch schon irgendwie ein Steel Cage-Match. Ja, dieses kurzzeitig bei Raw geplante Match, um dann Daniel Bryan wieder als Face darzustellen, beziehungsweise vorher war er ja auch nicht wirklich Heel, also den Kommentatoren wurde ja ständig gesagt, sie sollen Daniel Bryan nicht als Heel nennen, sondern als jemanden, der ja als brainwashed und so weiter. Also wirklich Heel war er von Seiten der WWE-Planung praktisch nie. So, das ist das richtig. War aber dann auch sehr kurz. Aber es sollte nicht so sein. Ja, es war ein, zwei Wochen, aber es sollte nicht so wirken. Also wie gesagt, ich tippe auf jeden Fall auch mal auf Daniel Bryan beim Royal Rumble, ja. Und weiß aber dann nicht so genau, in welche Richtung sich dann Bray Wyatt weiterentwickelt. Ja, das ist die interessante Frage. Ja, ja, und zwar plant man ja durchaus, und es scheint jetzt auch wieder aktuell zu sein, John Cena gegen Bray Wyatt. Und dann mit Hulk Hogan da, diese Geschichte, oder was? Ja, Hulk Hogan war da einige Zeit lang im Gespräch, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch wieder nicht mehr so aktuell. Ich glaube, man plant wirklich John Cena gegen Bray Wyatt. Man muss allerdings auch sagen, es sind mega viele Namen noch auf der Liste von Leuten, die wiederkommen können. Also ich weiß gar nicht, wie man die alle unterbringen will, da kommen wir später noch drauf. Die Frage ist, wenn man Sheamus zurückbringen will, macht man das im Royal Rumble, weil Daniel Bryan ist ja weiter noch nicht im Royal Rumble angekündigt. Ich glaube auch nicht, dass er da als Überraschungsperson reinkommt, weil ein Daniel Bryan im Royal Rumble, ich glaube, der würde schon ein paar Buys mehr noch ziehen und ich glaube, das würde man dann schon vorher ankündigen. Dementsprechend ist die Frage, kommt Sheamus im Royal Rumble zurück oder lässt man Sheamus dann vielleicht irgendwie in dieses Match eingreifen oder nach dem Match noch rauskommen? Genauso mit Bray Wyatt und John Cena, wie fängt man diese Storyline ein, da beide ja auch nicht im Royal Rumble stehen? Ja, Cena wird hier nicht eingreifen. Kommt also vielleicht Bray Wyatt in das WWE Championship Match rein, da dieses Match ja auch ja, an sich keine Disqualifikation, das soll ja nur mit Submission und Pinfall zu beenden sein. Mhm. Sehr interessant. Ja, das weiß ich auch nicht. Also John Cena gegen Bray Wyatt ist für mich auf jeden Fall kein WrestleMania jetzt Hauptkampf. Nee, Hauptkampf auf jeden Fall nicht. Und aber ich finde es interessant. Da habe ich ehrlich gesagt die Befürchtung, weil ich eigentlich glaube, dass beide keine besonders herausragenden Wrestler sind und die besten Matches eigentlich zeigen, wenn sie jemanden mit im Match haben, der sozusagen das Ganze ein bisschen steuern kann, der wirklich ein herausragender Wrestler ist. Also ich finde, das letzte richtig gute John Cena Match war zum Beispiel da bei dem SummerSlam gegen Daniel Bryan und aus meiner Sicht braucht ja, das war aber auch schon Cena, der da das war aber auch schon wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Match. Das war so. Oder war Cena dann auch nicht schlecht, muss man sagen, aber er braucht aus meiner Sicht so einen Gegner, der dann ein bisschen das Ganze lenkt. Ja, zugegebenermaßen, das war aber wirklich ein sehr, sehr, sehr außergewöhnlich gutes Match. Also der hatte, ja, und Cena hatte danach durchaus auch schon andere wieder gute Matches. Cena kann das aber auch nicht und dementsprechend ist aus meiner Sicht gefährlich, die beiden zusammen. Bei Bray Wyatt unterstütze ich das nicht ganz. Ich finde, der Mann ist durchaus ziemlich gut im Ring. Natürlich nicht, außer, ja, wie hattest du das gesagt, ein... Ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hattest. Er ist auf jeden Fall nicht jetzt mega gut, wie man das anderen Leuten zusprechen kann, wie einem Daniel Bryan oder früher einem Shawn Michaels, aber ich finde Bray Wyatt schon durchaus nicht schlecht im Ring. Aber also wir werden sehen, was sich da tut. Bray Wyatt, 20 Minuten Main Event Match hinbekommt, was mehr als 3 Sterne hat. Ja, also man muss auch sagen, WrestleMania hat jetzt schon so viele Matches auf der Karte. Also ja. Besser, wenn er das hinkriegt, freue ich mich da natürlich drüber, aber ich habe da so meine Zweifel. Ja, jetzt ist auch das Ding, WrestleMania hat schon so viele Matches, die man von dem, was sie sind, eher weiter nach oben packen müsste auf die Card, dass wenn John Cena gegen Bray Wyatt da steht, auch wenn Vince McMahon John Cena gerne immer weiter oben auf der Card hat, dass dieses Match eigentlich auch weiter unten recht gut aufgehoben wäre. Nicht zu weit unten natürlich, aber schon so in der Mitte. Und die Frage ist auch halt einfach, ob man da jetzt ein Match braucht, was irgendwie 4+ Sterne hat oder ob es da nicht eigentlich sogar ganz sinnvoll ist oder ganz richtig, wenn man da ein Match, was gut ist, aber nicht zu gut, um den anderen Matches dann auch noch den entsprechenden Platz zu lassen. Ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Dass man Cena so weit unten auf die Karte packt, das geht mir auch so. Sage ich mal, nur das vierte oder vielleicht sogar fünfte Match von ganz oben bei WrestleMania ist. Ja, geht mir auch so, ehrlich gesagt. Aber ich gebe dir recht, im Moment sieht ja dann vieles danach aus. Ne? Du hast ja dann Punk gegen Triple H, was höher eingestuft sein könnte. Du hast ja dann das Championship-Match, was ja auf jeden Fall höher eingestuft sein wird. Also ich habe auch schon gehört, dass Punk... Du hast dann ja wahrscheinlich Undertaker gegen Brock Lesnar, ja, was vielleicht auch höher eingestuft sein wird. Mhm. Also das kann dann schon passieren. Ich habe auch schon gehört, dass man Punk Triple H vielleicht in den Main-Event packen könnte. Also das Problem ist, man kann nicht jedes Match in den Main Event packen und irgendein Match muss dann halt diese Karte ziehen, weiter nach unten zu gehen. Und Cena gegen Bray Wyatt ist das Match, was ich da am ehesten sehe. Wobei ich natürlich nicht weiß, was Vince da dann sagt. Weil Vince hat dann ja auch schon vor einiger Zeit mal gesagt... Der Vorteil, den CM Punk hat, der ist ja dann ziemlich aggressiv und er sagt ja dann auch seine Meinung. Und wenn sie den halten wollen und ich weiß ja nicht, wie lange seine Verträge immer gehen, dann... müsst ihr da auch ein bisschen drauf achten. Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist gut, dass du das ansprichst. Der CM Punk-Vertrag läuft nämlich noch genau bis dem Payback-Pay-Per-View im nächsten Jahr. Und der Payback-Pay-Per-View im nächsten Jahr soll auch wieder in Chicago sein, in seiner Heimatstadt. Und ich habe auch schon gehört, dass man CM Punk vielleicht den Titel dann geben möchte, vielleicht auch über einen Royal Rumble gewinnen und so weiter, dass er dann bis Payback den Titel behält, dass sie ihm dann nochmal richtig hoch pushen und hoffen, dass er dann nochmal einen Vertrag unterzeichnet. Weil Punk sich ja jetzt auch immer gerne dazu äußert, dass der Reisestress zu viel für ihn ist und er nicht mehr möchte und so weiter. Ich vermute mal, dass er mittlerweile auch so viel Geld verdient hat, dass er nicht unbedingt, weil ich glaube nicht, dass er so einen luxuriösen Lebensstil hat, dass er nicht unbedingt jetzt darauf angewiesen ist, das weiterzumachen. Ja, ich denke, Punk ist da sehr am Boden geblieben. Er schon genug Geld hat und ausgesorgt hat und dass er jetzt hauptsächlich darauf achtet, dass er was macht, was ihm Spaß macht. Ja, das denke ich auch mal. Und wenn er dann später nochmal für eine spätere WrestleMania einfach nochmal in dieser WrestleMania-Phase zurückkommt, dann kann er wahrscheinlich das Geld, was er sonst über ein ganzes Jahr verdient hat, fast in der WrestleMania-Phase einholen. Ja. Dementsprechend, ja, gehe ich auch von aus. So, dann haben wir... John Cena gegen Bray Wyatt kommt eventuell. Aber Daniel Bryan gewinnt jetzt gegen Bray Wyatt, sagen wir beide. Ja, gehe ich auch von aus. So, dann haben wir auf der Card stehen Brock Lesnar gegen The Big Show. Und da darfst du wieder anfangen. Ja, das ist für mich ganz klar. Ich bin ja dran, nicht mit Tippen, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe, muss ich anfangen. Ja, absolut. Das kann aus meiner Sicht nur Brock Lesnar gewinnen. Er hat jetzt schon ausreichend oft verloren. Gegen Cena, gegen Triple H. Und aus meiner Sicht muss er jetzt ganz klar Big Show fertig machen. Und dann kommt ja das offensichtlich das große WrestleMania-Match gegen Undertaker. Obwohl ja im Moment in den Fernsehsendungen wohl noch gar nichts angedeutet wird. Ne? Nein. Das habe ich jetzt auch nur über dann Dave Meltzer soweit mitbekommen. Und dann wird er natürlich ganz eindeutig und ich glaube auch, das wird kein gutes Match werden. Ja, in den Raws ist es ja immer noch so, dass Brock Lesnar immer noch so vorgibt, hinter dem WWE-Titel her zu sein und da der Number One Contender selbst ernannt zu sein und hinter ihm würde die Reihe der neuen Number One Contender anfangen und so weiter. Dass dann noch was kommt zu WrestleMania, dass dann vielleicht doch Cena den Titel gewinnt und dann Brock Lesnar gegen Cena als WrestleMania Main Event? Da gehe ich nicht von aus. Also das hatten wir schon mal bei Extreme Rules. Ich bin mir nicht sicher, ob es 2013 oder 2012 jetzt sogar schon war. Das war auch ein gutes Match, aber da gehe ich... Ja, das war wirklich ein gutes Match, aber da gehe ich nicht von aus. Das ist nicht so der typische WrestleMania Main Event. Ich glaube, für ein WrestleMania Main Event möchten die mehr so das gute Wrestling haben und nicht so ein Gebrawle. Ja, nun ist das Ding, also ich tippe natürlich auch auf Brock Lesnar, denn man möchte ja den Brock Lesnar gegen den Undertaker ins Rennen schicken und dazu muss man Brock Lesnar dann natürlich jetzt auch nochmal als richtig Bezwinger von Giganten und gewalttätigen Herren da aufbauen und nachdem Big Show jetzt in den letzten beiden Raws immer dominanter aussah, wird das jetzt natürlich auch nötig. Und ich denke, das wird auch, ja, ein gutes Match ist dann die Frage, inwieweit man ein gutes Match charakterisiert. Und denke... Das Match ist, dass man zum Beispiel irgendwann tatsächlich dann davor sitzt und sich nicht mehr sicher ist, wer gewinnt und mitfiebert und sagt, Mensch, jetzt müsste der doch gewinnen und sich selber unsicher ist. Aber hier bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass dann Big Show auch über weite Teile sehr überlegen ist. Und ganz am Ende Brock Lesnar aber die Oberhand gewinnt und tatsächlich dann auch den Sieg davon trägt. Ja, ich weiß nicht, ob ein gutes... Ich glaube auch nicht durch Betrug oder so. Nee, glaube ich auch nicht. Sondern, dass an irgendeiner Stelle mal Probleme eine Rolle spielt, aber nichts, glaube ich, Entscheidendes. Ja, das ist jetzt so die Frage, ob man beim guten Match unbedingt nicht immer wissen darf, wer dann jetzt wahrscheinlich gewinnt. Also das Offensichtliche ist ja oftmals gar nicht mal so schlecht. Ich denke bei diesem Match... Vorher ist es okay, aber während des Matches das Match muss irgendwie so gut sein, dass du während des Matches das vergisst und dann auf einmal denkst, das könnte jetzt doch sein, dass Big Show gewinnt. Ja, nun könnte man natürlich auch so machen, dass, also letzten Endes, Big Show tut es nicht weh, wenn man ihn ordentlich fertig macht, sagen wir mal so. Das tut ihm nicht weh, das hat er schon oft genug gehabt und Big Show ist Big Show und bleibt Big Show. Jetzt kann man natürlich machen, dass Brock Lesnar von Anfang an Big Show total fertig macht, total zerstört, 10 Minuten lang. Und dass man sich am Fernsehbildschirm sagt, so, die können das jetzt nicht einfach mit einem Pin beenden, das kann nicht. Da muss jetzt gleich noch irgendein Turn kommen und wie das halt bei einem normalen Match ist, wie das halt aufgebaut wird. Dann kann man das andeuten und dann kann man Brock Lesnar sofort wieder zerstören lassen und den Pin einbringen. Ich weiß nicht, ob du das dann unter gutes Match fasst. Ich denke, das wird natürlich kein technisch gutes Match und vielleicht fiebert man hier auch nicht mega mit, wer gewinnen wird. Ich denke aber, dieses Zerstören wird hier ganz, ganz gut dargestellt sein. Und in dem Sinne wird es, glaube ich, auch gut. Nicht technisch gut, aber gut. Also ich werde die ganze Zeit... Wenn du weißt, was ich meine. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das glaube ich auch nicht, aber da muss ich immer dran denken, wenn die beiden kennen. Ja, das... ich glaube, SmackDown 2002 oder so war das, ne? Oder? Ja, genau, und man hat es dann ja auch nochmal beim Pay-Per-View vor ein, zwei Jahren nochmal wiederbelebt, die ganze Szenerie. Genau, das war dann, glaube ich, mit Alberto Del Rio, der musste doch dann danach in diesem kaputten Ring gegen John Cena noch kämpfen, ne? Das kann gut sein, ja. Davor der Ring das war dann, glaube ich, ein Last-Man-Standing-Match oder so, ja. In den kaputten Ring ein Championship-Match hatten oder so? Ja, ich glaube, Last-Man-Standing oder I-Quit-Match war das dann danach. Das stimmt, das war sogar ein sehr gutes Match, glaube ich. Da müsste man nochmal nachgucken, eigentlich. Jedenfalls mal was anderes. Das Problem ist, ich glaube, wenn die so einen Ring zusammenkrachen lassen, können die den nicht so schnell wieder aufbauen. Und das könnte dann mal unter Umständen auf Probleme treffen. Der müsste sowieso besser verstärkt sein als ein normaler Ring, weil ja beim Royal Rumble zum Teil sehr, sehr viele Leute auf einmal drin sind. Meinst du den Verstärken? Die verstärkten den Ring beim Royal Rumble? Ich könnte mir das vorstellen, dass der vielleicht sogar ein bisschen mehr mit Holzstützen unten arbeitet als beim normalen Ring. Weil beim normalen Ring, wie viele Leute, da hast du ja maximal 10 oder so in meinem Ring, ne? Wenn es hochkommt. Und bei dem hier, das kann ja schon mal sein, dass du dann wirklich so eine Menschenansammlung hast. Und kann ich mir vorstellen, dass man den noch ein bisschen mehr verstärken muss. Das ist eine interessante Frage. Ja, klar, das ist eine interessante Frage. So. Es gibt dann übrigens auch noch Gerüchte, dass zum Beispiel Undertaker im Royal Rumble zurückkehrt und den Royal Rumble gewinnt und dann müsste man Brock Lesnar irgendwie noch WWE-Champion werden lassen und solche Dinge. Da gehe ich ehrlich gesagt nicht von aus. Das fände ich wirklich gut. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, ob Undertaker... Das wäre natürlich relativ klar, dass beim WrestleMania, das würden sie sich nicht trauen. Bei WrestleMania müsste dann Brock Lesnar den Titel gewinnen und gleichzeitig der Undertaker sein allererstes Match bei WrestleMania verlieren. Und dann könnte man auch sagen, und das war jetzt sozusagen dann auch das letzte Match vom Undertaker. Weil irgendwann wird er ja jetzt auch sagen, ich habe jetzt gar keine Lust mehr und ich komme jetzt auch nicht mehr zu WrestleMania zurück. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob man das macht. Ich weiß auch nicht, ob Undertaker jetzt wirklich noch in so gutem Zustand ist. Also ich denke... Nee, eben, aber dann wäre es ja gerade sinnvoll zu sagen, komm, wir machen mal sowas. Und dann bei WrestleMania ist dann wirklich das allerletzte Match und das dann als Champion. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob man das letzte Match unbedingt gegen Brock Lesnar machen möchte. Pass auf, so wie ich den Undertaker einschätze. Ja. Wird der von sich aus sagen, nee, mein allerletztes Match bei WrestleMania möchte ich auch verlieren. Da wird ihm wahrscheinlich der Vince McMahon sagen, nee, sollst du nicht. Du sollst wirklich da diesen WrestleMania-Streak behalten. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass dann sich vielleicht sogar Undertaker durchsetzt und sagt, nee, das ist dann wirklich mein letztes Match und da möchte ich dann auch, wie das so üblich ist, allerletzte Match verlieren. Ja. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man das... Aber das wäre natürlich als letztes Match bei WrestleMania für das Publikum, die würden dann nicht besonders glücklich nach Hause gehen. Weiß ich nicht, ob die vielleicht sogar da ein bisschen randalieren sollten. Ja, das kann man nie wissen bei so vielen Leuten im Stadion. Ich glaube, man wird es auch nicht als letztes Match machen, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn der Undertaker verlieren würde. Ich glaube, das würde man sich nicht trauen. Ja, aber das müsste man. Also wenn Undertaker wirklich den... Also das kommt nicht, weil da gibt es zu vieles, was dagegen spricht. Aber ja. Stimmen wir das nochmal durch. Wenn der Undertaker den... du meinst, Brock Lesnar gewinnt den Titel und dann kämpfen die beiden. Ja. Also ich hätte jetzt... Undertaker, den im Rumble als Überraschungsteilnehmer steht und dann den Rumble gewinnt. Und dann könnte zum Beispiel Brock Lesnar in der Elimination Chamber den Titel von Randy Orton oder John Cena bekommen. Ja, aber wenn der Undertaker gegen Brock Lesnar um den Titel bei WrestleMania kämpft, dann können die ja nicht sagen, aber Main Event bei WrestleMania ist Triple H gegen CM Punk. Das können sie durchaus. Ich habe ja, wie gesagt, auch schon gehört, dass Randy Orton... Das ja, das ist... Naja, gut, wenn sie das schon so machen, dann wird natürlich, dann wird der Undertaker wohl zum ersten Mal sein Match verlieren. Weil ansonsten, erstens ist es der Undertaker und zweitens ist es ein Titelkampf. Was willst du denn da sagen, warum das nicht der Main Event ist? Ja, wie gesagt, ich habe auch schon gehört, dass Triple H CM Punk vielleicht dieses Jahr der Main Event wird. Also, nur weil es um den Titel geht, da spricht, glaube ich, für WWE schon lange nicht mehr, dass das unbedingt der Main Event werden muss. Ja, ich überlege gerade bei WrestleMania, das war, es gab diese eine Ausnahme mit Cena gegen Rock. Ansonsten war das, glaube ich, immer. Aber es war nicht immer unumstritten. Also es gab ja mal diese eine sehr gute WrestleMania, wo dann das letzte Match Triple H gegen Jericho war, weil es Titelmatch war. Ja. Mhm. Und davor war ja, glaube ich, die, wo Rock gegen Hogan war. Und da haben eigentlich alle gesagt, Rock gegen Hogan hätte es sein müssen. Weil da hat sich für das Match am Ende keiner mehr interessiert dann. Mhm. Das weiß ich noch. Ja. Also eigentlich... Vielleicht deswegen auch ganz klug, das Match an den Main Event zu packen. Das hat sich ein bisschen geändert, aber so ein bisschen guckt man schon noch, dass, wenn es irgendwie passt, das Titelmatch auch Main Event ist. Ja. Das ist schon richtig. Aber bei WrestleMania gibt man da, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Bedacht drauf. Bei den anderen Pay-Per-Views sagt man dann auch schon mal, ja. Da ist egal, ja, da spielt das keine Rolle. Da ist Main Event dadurch definiert, dass das ein John Cena-Match ist. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, dass man, ob man das letzte Undertaker-Match unbedingt gegen Brock Lesnar zeigen möchte. Ich warte ja seit einigen Jahren drauf und das ist ein Match, da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich auch gerne irgendwann mal sehen. Und das sage ich auch als nicht der allergrößte Fan. Ich würde gerne Undertaker gegen John Cena sehen. Ja, das fände ich auch okay. Aber ich habe die Befürchtung, dass, weil WWE weiß, dass Cena da hier sein müsste, dass sie das einfach deshalb nicht machen. Ja, das ist immer so eine schwierige Sache. Da war letztens noch irgendein Match im Gespräch und da gäbe es das gleiche Problem, aber mir fällt es jetzt leider so nicht mehr ein. Naja, auf jeden Fall wären wir jetzt schon beim Royal Rumble angekommen. Oder sind dann aber, wenn wir mal auf die Matches gucken... Entschuldigung, wir sind natürlich noch nicht beim Royal Rumble, wir haben natürlich das World Heavyweight Championship Match vergessen. Tut mir leid. Ja, genau. Da hätte ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, weil mich das... Weil wir schon die ganze Zeit um den Titel sprechen, aber ja, ganz vergessen jetzt. So, Cena trifft auf Orton. Orton ist WWE World Heavyweight Champion. Und darfst du anfangen? Ich glaube, ich muss anfangen, oder? Ja. Mhm, fangen wir mal an. Okay, machen wir doch gerne. Ja. Also die WWE hat sich ja ziemlich drauf festgefahren, dass sie anscheinend Randy Orton gegen Batista zeigen wollen um den Titel bei WrestleMania. Jetzt muss man sagen, die letzte Raw, als Batista da war, hatten die fast 6 Millionen Leute, die eingeschaltet haben. Das sind gut 2 Millionen mehr als sonst. Also da war schon sehr starkes Interesse daran, Batista wiederzusehen. Also 6 Millionen Zuschauer hatte Raw in letzter Zeit nicht gerade so. Die haben normalerweise etwas über 4.000 und jetzt hatten sie fast 6 etwas über 4 Millionen, jetzt hatten sie fast 6 Millionen. 4.000 auf 6 Millionen ist ein ganz schöner Sprung. Ja, ja. Das klingt da mehr so nach TNA. Wer sind denn eigentlich die 4.000? Die könnte man ja mal nicht mit Namen kennen, oder? Die sind von der WWE bezahlt. Hans, Egon, Fritz, Kunibert. Hinni. Das sind die ersten der 4.000. Ja, Genau. Jetzt hast du mich voll rausgebracht. Batista ja. hat 6 Millionen Zuschauer im Gegensatz zu den 4.000, die Randy Orton vorher hatte. Genau, genau. Nee, also reges Interesse an Batista und ich glaube, dadurch hat sich bei der WWE nur noch diese Meinung verstärkt, dass man doch gerne Batista gegen Randy Orton zeigen möchte um den Titel. Ja, um den Royal Rumble. Das Main Event bei WrestleMania werden würde. Ja, egal, ob das Main Event werden würde oder nicht, ich glaube, Batista möchte man gerne in diese Position haben, weil der ja anscheinend doch stark zieht. Ich glaube, das Match kommt auch. Also, und ich glaube, man möchte auch gerade, weil das so sehr zieht, Batista auch durchaus den Royal Rumble gewinnen lassen, auch wenn das ziemlich offensichtlich ist. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Dann ist die Frage, Randy Orton, dass er den Titel behält. Vor einigen Wochen hätte ich noch gesagt, auf jeden Fall. Da brauche ich gar nicht drüber reden. Mittlerweile denke ich mir so, John Cena Anfang der Road to WrestleMania auf dem Royal Rumble mit einem klaren, es muss ja eine klare Niederlage sein. Auf jeden Fall, so wie man sich das... Jetzt, also am Anfang hieß es keine Stipulation, aber dann hieß es irgendwie nur Pinfall oder Submission kann das Match entscheiden. Heißt das jetzt eigentlich, dass es ein No-Disqualification-Match ist, oder was? Ja, das haben sie nie klar gesagt. Das ist das Problem. Also es hieß, es gibt keine Sondergimmicks, Sonderstipulations, ganz klar, es ist ein ganz normales, traditionelles Wrestling-Match, in dem nur durch Pinfall oder Submission ein Ende vollzogen werden kann. Ob das jetzt unbedingt heißt, die können sich vom Ring rumbrawlen und mit Stühlen und so eindreschen, wie sie wollen, ich glaube, das ist damit nicht unbedingt gemeint. Ich glaube, damit wollen sie nur darauf anspielen, dass da jetzt niemand irgendwie reingerannt kommen kann und Randy Orton keine miesen Tricks benutzen kann oder irgendwie sowas, denke ich, ist damit gemeint. Also, würde ich mal hoffen. Ansonsten würde ja so eine Ankündigung, ein ganz normales Match, überhaupt keinen Sinn machen, wenn es in Wirklichkeit ein No-DQ-Match wäre. Ja, ich habe keine Ahnung. Es wurde nie richtig formuliert. Ein bisschen komisch alles. Bist du noch da? Ich muss eben einen Schluck trinken. Ja, ich trinke auch mal einen Schluck Wasser. Ich muss jetzt bügeln, habe ich jetzt fertig. Wunderbar. Jetzt wird abgewaschen. Das ist auch was Feines. Schneidet bei euch eigentlich auch so? Also hier hat sich jetzt ziemlich eingeschneit. Also jetzt gerade schneit es leider nicht, aber es liegt Schnee bis sonst wo. Nächste Woche von der Arbeit aus nach Frankfurt mit dem Zug. Mal gucken, wie die Bahn sich auf das Wetter einstellt. Ja, also gegen Schulunfall morgen hätte ich nichts, kann ich schon mal so sagen. Ja, das passiert nicht. So, dann tendiere ich auch zu. Ja, Cena Orton. Ich hab dir ja auch drei Fragen gestellt per E-Mail und eine dieser Fragen, da bist du, glaube ich, gerade mit dir selber am Ringen, ob nämlich John Cena durch klaren Pinfall Royal Rumble verlieren wird. Ja, es wäre irgendwo lächerlich, wenn das Ganze nicht passiert. Und ich tippe auch, dass das... Ja, es ist so im Kopf eines Wrestling-Fans, der regelmäßig guckt und sich ein wenig informiert. Alleine diese Vorstellung, wie Randy Orton einen ganz klaren Pinfall an John Cena durchzieht oder vollzieht, ist eigentlich nicht vorstellbar. Das ist, sobald ich mir das vorstelle, kommt dann Error und geht nicht weiter. Das ist das Problem, was ich habe. Das ist seltsam, ne? Ja, das ist wirklich etwas, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das gab es noch nie. Das machen sie nicht. Oder es gibt tatsächlich so ein komisches Ende, was natürlich für einen Hauptkampf in einem Pay-Per-View nicht geht, aber das ist ja hier sowieso nicht der Hauptkampf. Kann hoffentlich. Kann auch so ein Ende sein, dass ein Ringrichter bis 3 zählt, aber bei 2 irgendwie von Cena der Fuß auf dem Seil war oder irgendwie sowas. Also ja, das Ding ist... Wir hatten das doch neulich mal bei dem, wie war das, Damien Sandow? Gegen Greg Carly, was super war, ja, eine super Match-Serie. Man könnte ja... Ich hoffe, die bringen eine DVD dazu raus. Sagen, vielleicht haben sie das nur gemacht, damit die Leute sich darüber im Klaren sind, dass sowas passieren kann. Mhm. Ja, das Ding ist, die haben ja beim nächsten Pay-Per-View bei Elimination Chamber... Die haben bei Elimination Chamber ja eh nochmal wahrscheinlich ein Titelmatch in der Chamber. Da können sie es dann ja eh nochmal ein ganz klares Ende machen, weil da kann man ja wirklich jetzt nichts anderes machen. Das Ding ist allerdings, ich glaube, nach dem Royal Rumble wollen die schon feste darin sein, welches Match es denn nun gibt bei WrestleMania, um das aufbauen zu können. Und mit so einem Finale würden sie sich da dann in der Storyline ja wieder vertacken und so weiter. Und ich glaube, das möchte man nicht. Ich glaube, Randy Orton, John Cena möchte man dann auch fertig haben, um sich auf das WrestleMania-Match zu konzentrieren und zu wissen, was denn eigentlich kommt. Ja, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es tatsächlich gar nicht Batista gegen Randy Orton bei WrestleMania, sondern Batista gegen John Cena. Ja. Das würde nicht so richtig passen, es sei denn, Batista wird noch zum Heel. Zumal wir dieses Match sogar schon mal in einem Co-Main-Event von WrestleMania hatten, vor einigen Jahren. Ich glaube, bei 26 war es. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber das passt auch durchaus. Ich glaube, aus Phoenix damals, die WrestleMania. Ich persönlich finde ja Batista als Heel ohnehin besser. Ja. Deshalb würde mir das ganz gut gefallen, aber ich glaube nicht, dass das der Plan ist. Ich habe keine Ahnung. Also Batista in dem, was er am Montag gemacht hat, Batista ist so ein schmaler Grat zwischen Heel und Face. Er ist nicht so der typische Face, er macht halt das, was er will und das gefällt dem Publikum. Okay. Mhm. Aber er kann auch sehr arrogant sein und ja. Wo er damals die WWE vor 4 Jahren verlassen hat, als er dann Heel war. Das war die beste Zeit seiner Karriere. Er hat seine besten Promos gemacht. Ja, genau. Ja, das ist sehr schwierig. Ich habe jetzt gerade schon mal Randy Orton hingeschrieben und das lasse ich auch einfach mal so. Und ich lasse mich so sehr überraschen, was da passiert. Aber ich sehe auch schon so ein bisschen in meinem Kopf Randy, John Cena mit den beiden Titeln da stehen und jubeln. So ein bisschen sehe ich das. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, mir auch. Übrigens mal eine Fußnote. Ja. In diesem Buch, was ich gerade lese, von dem Joey Goebel, dieses Heartland, da gibt es ja eine Stelle, wo Wrestling eine große Rolle spielt und dann merkt man auch, dass er wirklich auch Ahnung vom Wrestling hat, der Autor. Mhm. Und dann sagt die Hauptfigur in dem Buch irgendwann auch, aber von dem aktuellen Champion John Cena hält er gar nicht viel. Also nur kurz zu John Cena. Von wann ist denn das Einmal Buch? Einmal übrigens in dem Buch ist auch ganz schön, als er verhaftet wird, sagt er dem Polizisten, da ist er irgendwie betrunken oder so. Nee, das ist eine andere Figur in dem Buch. Nee, doch, das ist dieselbe Figur. Da ist er, glaube ich, betrunken und wird verhaftet und sagt dann dem Polizisten, der fragt ihn, wie heißen Sie, sagt er, Shawn Michaels. Also es sind auch so schöne kleine Anspielungen, die man nur erkennt, wenn man wirklich auch Ahnung vom Wrestling hat. Von wann ist denn das Buch? Das hat er vor Ich gegen Osborne geschrieben und hinnach Vincent. Das ist nicht aktuell natürlich, ja. Aber du erkennst so die Wrestler wieder. Ich kann dir mal sagen, von wann das ist. Das steht hier vorne drin. Mhm. Also das Englische hieß Commonwealth. Okay. Ist 2008 erschienen. 2008? Und die deutsche Ausgabe 2009 und diese Taschenbuchausgabe, die ich hier habe, 2010. Einmal sagt die Hauptfigur auch, als er dabei in der Feier bei seinen Eltern ist, auf dem Freitag, ich muss jetzt sagen, er sagt ja irgendwie, das ist jetzt blöd, ich verpasse ja dann Smackdown. Ich glaube, da muss ich das also, was, auch direkt nochmal hören. Aber du darfst dich jetzt auch nicht täuschen, es ist ja 700 Seiten. Das ist natürlich nicht 700 Seiten Wrestling. Es gibt eine Szene, die spielt da in der lokalen Wrestling-Promotion. Mhm. In der Stadt Heartland gibt es die Heartland Championship Wrestling, glaube ich, heißt das. Okay. Und da geht er hin und da ist dann ziemlich viel Wrestling. Okay. Und, mehr möchte ich jetzt auch noch gar nicht wissen. Mehr so am Rande. Ich habe mir das auch gerade mal notiert, damit ich da auch mal reingucken kann. So, ich habe mir jetzt gerade Randy Orton als Sieger notiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ich tippe auch auf Randy Orton. Ich habe da aber auch so ein bisschen Bedenken. Deshalb hatte ich ja auch die Frage geschickt. Ja. Die Frage hat ja so ein bisschen schon impliziert, normalerweise müsste sie nach mich normalen Pinfall verlieren, wenn alles nach Logan läuft, aber man kann das nicht so recht glauben. Ne? Ja, das ist so eine Frage, da gibt es keinerlei Gerüchte zu und keinerlei, nichts, was da irgendwie Ausschlag geben könnte. Das Einzige ist, die WWE hat sich wirklich ziemlich festgefahren in Batista gegen Randy Orton. Das ist wirklich das Einzige, was man zu diesem Match sicher sagen kann. Aber wenn nach dem Royal Rumble dann quasi für Cena nur das Match gegen Bray Wyatt wartet, dann muss ich sagen, ist das schon fast ein Abstieg in die Midcard aus meiner Sicht. Ja, das kommt drauf an, wie man Bray Wyatt noch aufbaut. Das ist wieder eine ganz andere Frage. Es gab ja auch schon John Cena gegen The Miz im WrestleMania Main Event. Wenn wir uns das heute durch den Kopf gehen lassen würden, würden wir sagen, was ist das denn? Ist das ein Witz? Das ist ja ein Main Event von Main Event oder Superstars, aber damals war Miz ja wirklich gut aufgebaut. Da dachten wir ja wirklich, das ist ein Main Event. Gut, das stimmt. Das gab es ja auch mal gegen Kofi Kingston, als er dieses Gimmick hatte, da wo Kofi, nicht Kofi Kingston, R. Cruz, wo er dann auch immer so irgendwie Heel wurde. Und ja, als er dann in England da im amerikanischen Fernsehen zum Ring gekommen ist. Ja, genau, als er in England angefangen hat zu rauchen. Ja, das kam halt nicht so gut an von den Pirates her. Ja, das glaube ich könnte bei Bray Wyatt auch passieren. Da bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir wirklich nicht so sicher. Aber okay, das werden wir noch sehen. Ja, bisher ist das genauso wie die John Cena klare Pinfall-Niederlage. Das kann ich mir alles im Kopf noch nicht so sehr vorstellen. Ja. Umso spannender macht es das Ganze. So, dann mache ich einmal mein iPad hier mit dem... Upsala. Es gibt ja noch... Macht ihr jetzt noch Frühstücks-Eier, ist das nicht zu spät? iPad, habe ich gesagt, Mensch. Was ist das denn? Ist das so ein Teil, wo man die Eier dann lagert, oder was passiert da? Nee, das ist so ein Schneidebrett. Spiegeleier, oder was? Nee, das ist so ein Schneidebrett. Ach so, ja dann. Da kann ich auch das Ei draufhauen. Ja dann. So. Es gibt ja noch ein paar mögliche Surprise. Ja, genau, da wollte ich jetzt ja auch zukommen. Wir haben jetzt so eine halbe Stunde Zeit für. Ja, da wollte ich jetzt ja zukommen. Du verquatsch dich immer so. Du erzählst dann immer von irgendwelchen Büchern, die du liest und was da drin passiert. Weißt du übrigens, wo wir vorhin drüber geredet hatten? Von der Musik, die du hörst. Wo wir vorhin. Ja, warte mal ganz kurz. Hast du das, was du mir geschickt hast, jetzt schon durch? Was denn? Hast du denn das Buch, wo du mir den Link geschickt hast, jetzt schon durch? Nee, noch nicht ganz. Sag mal den Hörern, um was für ein Buch sich handelt. Warte, ich muss einmal den vollen Titel davon raussuchen. Nee, wir hatten gerade von irgendeinem Match gesprochen, genau, ist schon ein bisschen her mittlerweile, von dem Undertaker-Brock Lesnar-Match und von den randalierenden Fans, wenn denn Undertaker vielleicht da verlieren könnte, was mir noch gerade so einfiel als Randnotiz. Hattest du das mal, das war auf irgendeiner DVD drauf gehört, war das drauf, hattest du das mal gehört, als Cena ja dieses Match bei One Night Stand gegen RVD hatte mit den ganzen Fenstern, ne? Mhm. Das ist ganz lustig, das hatte er auf, ich glaube, auf der... Ja, genau. Das ist. Das habe ich an diesem Wochenende noch mit dem veränderten Namen von Batista darauf gelesen im Internet. Ah. Auf jeden Fall, ich glaube, das hatte er auf der John Cena My Life DVD erzählt oder auf irgendwas anderes drauf. Auf jeden Fall, das war wohl so bei dem Pay-Per-View, mussten sie Cena am Ende wohl richtig mit Security-Leuten. Mit richtig vielen Security-Leuten direkt aus der Halle direkt in ein Auto packen, weil die Fenster den Weg versperrt haben und da rumrandaliert haben und John Cena nicht rauslassen wollten. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So. Das sind ja auch nicht alle Wrestling-Fans die hellsten, die man in dem Buch Heartland auch gut nachlesen kann. Ja, insbesondere waren das die harten ECW-Hardcore-Fans, aber okay. Ja. So, das Buch, was ich gerade lese... Ich versuche gerade noch den Autoren rauszufinden, das ist gerade gar nicht so einfach. Wie finde ich den Wie finde ich den Autor raus auf dem Kindle in der Kindle-App? Ich finde gerade den Autor nicht. Das Buch heißt auf jeden Fall Der raffinierte Mr. Scratch. Den Autoren. Der steht auf dem Cover. Michael Pur, wenn ich das jetzt richtig entziffert habe. Und worum geht es denn im Buch? Das ist ein sehr interessantes Buch. Erst einmal haben wir in diesem Buch den Teufel. Und der Teufel hat in der Neuzeit etwas von unserer heutigen Jahreszahl entfernt eine TV-Sendung, in dem er immer Leute an den Haustüren überrascht und sagt, das sind dann immer Paar, Ehepaar und so weiter. Und dann sagt er halt immer zu einem von beiden, okay, wenn ihr euch jetzt nie wieder seht, bekommt ihr die und die Summe. Also der Teufel ist vollends dabei, Leute auseinanderzureißen. Das ist aber praktisch nur die Einleitung des Buches und ab da begleiten wir den Teufel durch verschiedene Jahreszahlen, die können sehr, sehr weit weg sein. Der Teufel war zum Beispiel bei Woodstock, bei der Boston Tea Party und er hat miterlebt, wie Amerika besiedelt wurde und die Indianer vertrieben wurden und so weiter. Und der Teufel ist halt mal so Beobachter hat so seine Tendenzen, was er gut findet. Zum Beispiel, die Siedler wollte er loswerden und war für die Indianer. Und der Teufel greift in das Buch immer an diese historischen Ereignisse ein und hilft manchmal diesen historischen Leuten auf die Sprünge und so weiter. Das ist sehr, sehr unterhaltsam geschrieben. Das klingt seltsam. Ja, das ist auch seltsam. Deswegen habe ich das Buch auch gekauft. Aber es ist wirklich cool. Es ist wirklich cool. Kann man nicht anders sagen. Ist es denn ernsthafte Literatur oder ist das mehr so Fastfood-Literatur? Nö, ich würde das schon als ernsthaft bezeichnen. Durchaus. Durchaus. Du denn mal, nach dem, was du erzählt hast, müsstest du dir eigentlich mal von den Rolling Stones das Lied Sympathy for the Devil anhören. Ich muss mir heute auch viele Sachen notieren. In dem Buch vielleicht sogar die, sozusagen, da hat man ja manchmal so ein Motto davor oder so. Das klang jetzt gerade sehr nach dem, was du erzählt hast, was zu dem, ungefähr zu dem Text von diesem Lied passt. Okay. Ich kann mich an keinen... Kannst du mal anhören, gibt es von den Rolling Stones, gibt auch eine Coverversion von Guns N' Roses. Auch das habe ich an meine Seite hier schon notiert. Okay. Musst du dir, das Lied ist ganz gut, aber musst du mal den Text durchlesen. Okay. So, wo waren wir stehen geblieben? Dem Royal Rumble. Das war sozusagen der Zwischenteil vor dem Main Event. Ja, klar. Nämlich jetzt dem Royal Rumble. Das war jetzt so das Frauenmatch, wo alle nochmal auf Toilette konnten. Genau. Dabei habe ich noch gar nicht gesagt, welche Musik ich gerade höre. Möchtest du das gerne? Aber das sage ich dir dann nach dem Royal Rumble. Ja, ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll. Es gibt ja noch so ein paar Gerüchte von Leuten, die überraschend in Royal Rumble auftreten könnten, da es da immer noch freie Spots gibt. Das ist zum Beispiel, da man jetzt ja auch plant, die alten ECW-Episoden in das WWE-Network wieder zu integrieren und vor allem auch die alten Pay-Per-Views. Too Cold Scorpio. Ach, das habe ich nicht gehört. Wird diskutiert. Das ist gut. Dann wird... Es gibt ja auch einen Highflyer, der könnte ja irgendwie eine Flugaktion, die gelingt, machen und dann eine, wo er dann einfach rausgeschmissen wird, wenn er da auf die Ringseile klettert. Mhm. Ja, da kann ich mich auch noch an gute Matches von dem Herren, Four-Corner-Matches und ähnliches von den alten ECW-DVDs erinnern. Genau. Guter Wrestler. Ich nicht weiß, ob der diese Highfly-Geschichte noch kann, der muss ja mittlerweile auch schon an die 50 oder so sein. Irgendwann ist das mit dem Alter dann auch schwieriger. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Die New Age Outlaws zum Beispiel, die sind ja noch sehr fit, deswegen habe ich auch großes Vertrauen in die Pre-Show. Weiterer Kandidat zum Beispiel Jimmy Wang Yang oder Wang Yang, wie auch immer. Das habe ich auch gehört. Das ist so ein Kumpel von Batista, habe ich gehört. Ja, genau, das wollte ich auch gerade so sagen, ja. Wusstest du das? Nee, vorher wusste ich das nicht. Das erahnt man jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt mal eben so schnell. Das habe ich auch in dem Wrestling Observer Podcast gehört. Ja. Ansonsten, Sheamus ist immer noch natürlich. Aber noch mal was anderes. Glaubst du denn, dass bei Jimmy Wang Yang überhaupt eine große Reaktion kommt? Weil so ein großer Star war ja noch nicht. Nee, aber die haben immer einige Leute, die nicht so die Riesenreaktion ziehen. Also. Ja, Gott. Glaubst du denn, dass Jake the Snake dabei ist? Ja, Jake the Snake ist möglich, wobei ich da nicht riesig stark dran glaube. Man hat da wohl keinen festen Vertrag über eine längere Zeit festgesetzt, sondern immer nur so Einzelverträge. Und ich glaube, was ich da zuletzt gelesen habe, klang fast so, als ob die WWE da Nein zugesagt hat. Ja, Sheamus ist noch eine Möglichkeit natürlich. Christian wäre möglich. Ja. Chris Jericho kann ich mir recht gut... Der war sehr gut. Lance Storm, wenn ich das richtig deute, trainiert, was darauf hindeuten könnte, dass er sich auf ein Comeback vorbereitet. Naja, Lance Storm hat ja gesagt, weiß ich nicht. Also das kann beides bedeuten. Nee, das ist schon relativ eindeutig. Das muss nur nicht heißen, dass er dann auch vom Royal Rumble zurückkommt. Das kann auch sein, dass er später zurückkommt. Das wiederum glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn Chris Jericho zurückkommt, dann auf jeden Fall auch beim Royal Rumble. Da glaube ich auch relativ stark, ehrlich gesagt, dran. Das wäre auch eine ganz gute Ergänzung für ein WrestleMania-Match. Ja, das stimmt. Falls er dann da ist. Ja, ansonsten... Achso, nee, das gab's schon, ne? Wie war denn das? Daniel Bryan gegen Chris Jericho, haben wir da schon mal? Das hatten wir schon mal, ja. Wäre aber besser als gegen Sheamus. Ja, hatten wir schon mal. Also gegen Sheamus gucke ich mir gerne an, das Match, muss ich ganz klar sagen. Gegen Chris Jericho finde ich besser. Hatten wir schon. Muss man sich in 18 Sekunden. Ja, von WrestleMania. In 18 Sekunden. Ist ja ganz eindeutig ausgenommen. Da gibt es ja eigentlich keinen Grund, das zu wiederholen. In 18 Sekunden. Genau. So, dann gehe ich also, jetzt... Was haben wir sonst noch bei den Überraschungen? Das sind ja jetzt bisher keine Hammer-Überraschungen, die du da benennst. Ja, Sheamus, Christian, Undertaker. Es kann einiges passieren. Ich habe auch schon gehört, Hulk Hogan vielleicht. Wobei ich das eher nicht glaube. Ich hatte ja da diesen medizinischen Test überstanden. Nee, eigentlich nicht. Dementsprechend, ich habe gehört, dass es sein könnte, dass er beim Royal Rumble auftritt, aber ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, was sie genau da machen wollen. winkt und das war's. Das macht ja keinen Sinn. Ja, eben. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, wer denn Hulk Hogan rauswerfen sollte. So, ich... Ich sag mal so, wenn er medizinisch... Das ist auch nichts. Das passt auch nicht, weil er hat ja besonders große Schwierigkeiten mit Rücken und Knie. Ja. Und wenn du das rauswerfen, ist ja nicht so ganz ohne, weil der Höhenunterschied zwischen dem Ring und dem Boden ist ja doch ein bisschen. Und da muss er auf den Beinen landen. Das geht voll in die Knie. Oder halt so wegrutschen und dann fällst du auf den Rücken und das geht voll auf den Rücken und beides kann er nicht. Ja, man hört ja immer ganz gerne mal, dass dieses Rausfliegen aus dem Ring somit so das Schwierigste ist. Ja, deshalb haben sie das ja so, dass bei den, wenn sie so Battle Royale mit Frauen machen, dass die auch durch die zweite Ja, damit was auch sehr sinnvoll ist. Das möchte ich mir bei einigen Frauen gar nicht vorstellen, wie das aussehen würde. So, ich würde sagen, ich lese mal die 25 Leute vor, die wirklich offiziell angekündigt sind und dann gucken wir mal. Wir werden wieder tippen, die letzten 4 Leute im Ring und den Gewinner. Wobei der Gewinner dann... Gewinner weiß ich, aber ich habe mir bei den letzten 4 noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Deswegen werde ich jetzt mal vorlesen. Was du vorliest. Genau. So, wir haben Batista, Alberto Del Rio, Big E Langston, The Miz, R-Truth, Xavier Woods... Kofi Kingston. Bei Kofi Kingston ist interessant, was der wohl dieses Jahr für komische Aktionen macht. Letztes Jahr mit dem Stuhl. Cody Rhodes. Goldust. Rey Mysterio. Fandango. CM Punk. Dean Ambrose. Rollins und Reigns sind beide dabei. Luke Harper, Eric Rowan. Damian Sandow. Beide Teile von den Usos. Ryback. Jack Swagger. Antonio Cesaro, Titus O'Neil und sein Tag-Team-Partner Young ist auch dabei. Mhm. Und das war dann auch die Liste. Das waren die offiziellen und dann kommen halt noch die von die Überraschungen, wo du ein paar genannt hast. Die 5 Überraschungsleute, genau. RVD habe ich gehört, könnte theoretisch auch, ist unwahrscheinlich, aber ist ja noch nicht aufgeschrieben. Dolph Ziggler ist auch möglich. Auch schon gehört. Also es gibt einige Möglichkeiten, wie gesagt, nur 5 Spots. Ja, Dolph Ziggler ist gar nicht auf der Karte. Nee, Dolph Ziggler hat ja an sich noch eine Gehirnerschütterung, hatte er zumindest vor einiger Zeit und dementsprechend, ich weiß auch nicht, wie da die Situation ist. Ob er dann schon wieder bereit ist oder nicht, das werden wir sehen. Ah, ja, okay. Dann macht das. Bestes Standing hatte er vorher nicht und durch eine Gehirnerschütterung verbessert sich sowas ja in der Regel eher nicht. Ja. Wer muss denn eigentlich anfangen? Das bist lustigerweise du. Also die letzten 4 Leute im Rumble. Also ich sag erstmal den Gewinner. Das ist aus meiner Sicht Batista. Damit ist er natürlich auch unter den letzten 4. Ja, dann zähle ich den also schon mal zu den letzten 4. Der Gewinner kommt erst danach. So, und... Ich will ja nicht fies sein. Ich tippe nebenbei auch schon mal mit. Batista schreibe ich für mich auch schon mal auf, natürlich. Das konnte ich mir denken. Das ist ja irgendwie doch... Wobei, da hat der Melzer auch schon recht, beim Royal Rumble kann man in der Regel relativ gut voraustippen, wer der Sieger wird. Das ist aber auch dann nicht so schlimm. Ja. Ich tippe mal, unter den letzten 4 ist auf jeden Fall CM Punk mit dabei. Ja. Der wird wahrscheinlich da diesen Rekord machen, da dass er vielleicht sogar die längste Zeit jemals im Rumble hat. Ja, das wird schwierig, weil da hat Rey Mysterio ja noch diesen 62-Minuten-Rekord und das war schon ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr langer Royal Rumble in der Regel. Also es gab auch schon Royal Rumble, die nur 50 Minuten gingen. Also es ist viel Zeit beim Pay-Per-View. Vielleicht sagt man sich, ja, da machen wir halt 2 Minuten zwischen jeden Entrance und CM Punk muss das irgendwie durchstehen. Kann man natürlich alles machen und vielleicht ist deswegen die Karte auch nicht so voll. Ich habe keine Ahnung. Wollte ich gerade sagen. Das kann ja sein, dass dadurch, dass die Karte nicht besonders voll ist, dass der Rumble dies ja wirklich mal 65 Minuten geht. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Nee, habe ich auch gar kein Problem. Weil Rumble gucke ich mir immer sehr gerne an. Der darf auch gerne mal ein paar Minütchen länger gehen. Genau. Langeweile kommt beim Royal Rumble eigentlich auch nie auf. Das muss man auch mal ganz klar sagen. So, dann lass mich mal überlegen. Muss dann mal was anderes noch kurz gucken hier. So, CM Punk habe ich. Batista habe ich jetzt zählen 2. Genau. Ich tippe mal auf Alberto Del Rio. Ja, Del Rio. Weil das sieht ja so aus, dass Batista gegen Alberto Del Rio jetzt irgendwie bei Elimination Chamber kommt. Genau. Bin ich auch sehr gespannt drauf, nachdem es da ja die wundervolle Powerbomb gab am Montag bei Raw. Habe ich nicht gesehen, habe ich gelesen. Und ich tippe mal als 4., weil er ja so schmeißt am Ende Batista den Alberto Del Rio raus und dann gibt es irgendwie ein Rematch zwischen Alberto Del Rio und Batista. Ja. Ja, so mache ich das. Okay. Also in sich, vom Booking her, war das jetzt alles, glaube ich, logisch und sinnvoll, was bedeutet, dass es wahrscheinlich genauso nicht passiert. Ja, aber ich habe kein Problem mit Überraschung. Kann gerne alles passieren. Solange es Sinn macht. Also Überraschung nur der Überraschung wegen nennt man ja dann TNA. Das finde ich nicht so schön. Ja, TNA ist, da würde ich noch nicht mal Überraschung nennen. Das ist einfach, TNA ist, ach. Auf YouTube neulich die Impact-Sendung da mit diesem Genesis angeguckt. Ja. Diesen zweiten Teil. Da war zwar ein recht gutes Steel Cage Match zwischen Engel und Root, aber das war ansonsten eine Katastrophe. Also ich höre mir immer ganz gerne an, wenn Brian Ivers und Vinny zusammen mit Granny die Impact-Ausgabe, die aktuelle, reviewen. Das höre ich mir immer sehr, sehr gerne im Bus dann an, aber angucken muss ich mir die Impact-Ausgaben wahrlich nicht mehr. Nee, ich habe das nur letztes Mal geguckt, weil ich endlich mal wieder was Aktuelles im Wrestling gucken wollte. Mhm. So, also Batista steht bei mir auch schon unter den letzten Vieren. Der Mann hat einfach die allergrößten Chancen, dass er gewinnt. Also ich denke, 80% würde man schon auf den Herren tippen. Ja. CM Punk ist dann der, der am ehesten auch noch eine Chance hat, würde ich mal meinen. Ja. Und ja, dadurch, dass nächste Jahr wieder Vertrag bei ihm ist und so weiter, könnte man auch drüber nachdenken, dass das vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist. Wobei dann wieder die Frage wäre, was macht man bei WrestleMania und so weiter, aber wir werden sehen. Man könnte natürlich auch Daniel Bryan noch als Überraschungsteilnehmer beim Royal Rumble einbringen, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, außer mal ganz am Anfang der Ausgabe. Sehe ich allerdings auch so nicht, glaube ich nicht. Und den habe ich jetzt auch komplett ausgeschlossen, weil ich denke, der ist in einem anderen Match. Ja, denke ich auch, dass es dabei bleibt. Ja, Dario und Roman Reigns hast du dann noch getippt. Ja. Ich hätte das bis der Rio genauso gemacht. Roman Reigns, da habe ich gar nicht dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte noch Sheamus getippt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sheamus soweit, nee. Also kann ich sehen. Es könnte ja auch sein, dass wenn er als Überraschungsgast kommt, dass er relativ spät reinkommt. Ja. Kann ich sehen. Nee, aber wenn ich mich zwischen Sheamus und, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Plan, und Roman Reigns entscheiden müsste, würde ich mich für Roman Reigns entscheiden. Gerade weil das auch storyline-mäßig so ein bisschen Sinn macht mit CM Punk, wenn der noch drin ist. So, ich könnte mir vorstellen, dass die letzten fünf genau die von dir genannten Leute sind, plus Sheamus, und dass Batista dann der Rio rauswirft, dass das nochmal so ein bisschen das Match aufbaut und dass dann die letzten vier Batista, CM Punk, Sheamus und Roman Reigns sind. Das heißt, du schmeißt jetzt bei dir Del Rio raus und setzt dafür Sheamus rein. Genau. Und das wären dann auch meine Tipps. Dann haben wir wenigstens einen Unterschied. Genau, das dachte ich jetzt gerade auch, weil sonst haben wir wahrlich die Karte identisch getippt. Das wir könnten ja zumindest mal versuchsweise das Damage, falls es denn kommt, oder haben wir das getippt? Ich glaube, das haben wir nicht getippt. Nee, das haben wir nicht getippt. Genau, das wir müssen noch eben, warte ganz kurz. Wir müssen noch eben tippen, wer denn jetzt gewinnt. Du tippst Batista? Also, bei Royal Rumble hattest du jetzt, habe ich verstanden, getippt, Batista gewinnt. Hast du das getippt? Und dazu die letzten drei bei dir sind CM Punk, Roman Reigns und Sheamus. Ich hab jetzt einfach die letzten vier getippt. Also ich habe jetzt noch nichts gesagt zum Gewinner. Achso, ich dachte, hättest du gleich ganz am Anfang, als ich gesagt habe, Batista hat gewonnen, hast du doch gesagt, das tippe ich auch. Ich hab nur gesagt, dass ich den auch zu den letzten vier hinzufüge. Letzten Endes tippe ich aber auch, dass Batista gewinnt. Macht einfach am meisten Sinn, und die WWE ist da halt, wie gesagt, schon ein paar Mal gesagt in dieser Ausgabe, die WWE ist einfach total auf Batista gegen Randy Orton fokussiert. Ich würde mich auch freuen, wenn CM Punk gewinnt, und ich würde mich auch freuen, wenn irgendjemand anderes gewinnt. Das hätte mich jetzt sehr überrascht bei allem, was er bisher gesagt hat. Wie wollen wir das werten? Wer den Royal Rumble Gewinner richtig tippt, bekommt auch nur einen einfachen Punkt dazu? Ja, oder? Ich würde sagen, jeder gibt einen, wir machen das anders, folgendes. Wir machen, wenn die letzten vier Teilnehmer, gibt es jeweils einen Punkt. Ja. Und für den Sieger gibt es auch einen Punkt. Ja, weil dann hat man ja. Achso, das ist ja sowieso. Das wäre nur, wenn wir unterschiedliche Sieger getippt hätten. Weil da hätte man, wenn man die letzten vier richtig hat, aber den Sieger falsch, vier Punkte. Wenn man die vier richtig hat und davon auch noch den Sieger 5 Punkte. Ja. Würde ich auch sagen. Dann machen wir das so. Mhm, klar. Spielt aber ehrlich gesagt keine Rolle. Nee, nicht wirklich. Weil wir denselben Sieger getippt haben. Ja. Es entscheidet sich an den letzten 4 Leuten. Für jeden der letzten 4 ein Punkt und für den Sieger auch ein Punkt. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, dadurch, dass wir nur in den letzten 4 einen Unterschied haben, das macht es natürlich auch spannend, weil da müssen wir natürlich auch bis zum Ende des Pay-Per-Views warten. Was wir sowieso machen. So, aber auf der anderen Seite tippen wir jetzt auch noch schnell das Damen-Match, falls es dann stattfindet. Okay. Das Divas Championship Match. Wenn ich dann wüsste, wer der Gegner von AJ ist. Die am längsten regierende Divas Championess aller Zeiten, Maryse, hat sie abgelöst. AJ Lee trifft auf One Half of the Funkadactyls, Naomi. Das ist die dunkle. Das ist die dunklere von den beiden. Ja, die tatsächlich auch ein bisschen sportlich ist. Ja, genau. Deswegen habe ich auch gesagt, dass das Mensch durchaus 10 Minuten gehen könnte. Also ich könnte mir ja sogar vorstellen, wenn Randy Orton, so wie wir das getippt haben, den Titel behält, dass man sich sagt, ach komm, dann machen wir beim Royal Rumble nochmal, damit es was besonders ist, ein Titelwechsel. Sonst hätte ich jetzt ganz automatisch gesagt AJ, weil die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Und da könnte ich mir auch ein gutes, also nur um beim Royal Rumble einen Titelwechsel zu haben, gewinnt, glaube ich, diese Naomi nicht, weil ich glaube, man wird immer irgendwas mit den Dieben macht, könnte ich mir bei WrestleMania am ehesten was mit AJ vorstellen. Ja, könnte ich mir auch. Oder man macht bei, also zum Beispiel, und man könnte aber auch hier sagen, diese Naomi gewinnt und diese, wie heißt die andere dann noch von dem Snooker, diese Tamina hat irgendwas falsch gemacht und dann gibt es eine Fehde zwischen AJ und Tamina und dann können wir die bei WrestleMania. Mhm. Dinge natürlich auch. Ich tippe mal Titelwechsel und Naomi gewinnt. Okay. Das ist ein bisschen ein Risikotipp, aber Risiko muss ja auch. Ja, AJ stellt man momentan immer so ein bisschen hin, als ob die sich sehr auf Tamina verlässt. Und Tamina dieses ganze Gebilde und die Divas Championess eigentlich mit sich trägt. Das war erstens so, das war vor allem so, als dann, als sie bei Raw ihren längsten Titelregentschaft als Divas Championess gefeiert hat. Tamina dann diese Arbeit gemacht hat in dem Match, AJ eingetaggt wurde und direkt Roll-Up und Niederlage. Und das gab es vorher, glaube ich, auch, also ich kann es jetzt nicht genau festlegen, bei welchen Veranstaltungen es das gab, aber das gab es jetzt schon einige Male in letzter Zeit. Ich bin mir nicht sicher, was man damit will und wohin das führt. Weil ich aber AJ sehr gerne mag, hoffe und tippe ich AJ Lee. Und es wäre traurig, wenn sich das Tippspiel, und ich glaube auch, das hatten wir schon ein paar Mal, am Divas-Match entscheiden wird. Dann, wenn sich das entscheidet, dann muss man sagen, dann sind die Matches alle relativ einfach tippbar. Was nicht unbedingt immer schlecht sein muss. Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, das, was so klar scheint, ist nicht unbedingt immer schlecht. Genau. Das Entscheidende ist, wie nachher die Matches. Zumal, wenn wir partieren, ich muss auch ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nichts dagegen, wenn Batista gewinnt, Gottes Namen. Ich würde mich da, glaube ich, auch freuen. Also, dementsprechend, alles gut. Genau. Ich bin halt nur gespannt, was wir im Royal Rumble machen. Dass wir da hoffentlich die richtige Mischung finden. Mhm. Ein bisschen Comedy, aber nicht zu viel. Ja, genau. Da müssen sie sehr drauf achten. Oder andere Fehde, die bei WrestleMania dann kommt, schon mal so ein bisschen andeuten. So ein paar sehr auch. Ja, ich habe übrigens auch. Ich rechne ja auch dann damit, da würde ich dem Alvarez recht geben, dass bei The Shield irgendwie die sich gegenseitig vielleicht eliminieren. Ja, ich habe allerdings auch gehört, das Auseinanderbrechen von The Shield, dass Roman Reigns sich von The Shield trennt, soll nicht bis WrestleMania 30 stattfinden. Nee, das kann ja sein, dass es jetzt nur so ein bisschen angekündigt wird, ne? Dass ja. Sie sich wieder irgendwie streiten. Das ist ja das Toll beim Royal Rumble, das kann man da ja hervorragend machen. Ich glaube übrigens, dass Cody Rhodes und Goldust beide im Royal Rumble auch sind. Die könnten da also auch noch was machen. Ja, das hoffe ich mal nicht. Ein bisschen andeuten kann man ja. Die New Age Outlaws sind nicht, ne? Die New Age Outlaws sind nicht im Royal Rumble, nein. Könnte natürlich auch noch so eine Situation sein, dass die New Age Outlaws in der Kickoff-Show verlieren. Und dann, obwohl sie nicht im Rumble sind, danach zum Rumble reingerannt kommen und Cody Rhodes und Goldust dann quasi rausziehen. Ja, das könnte man auch gut machen. Naja, also man kann verstehen, warum der Rumble jedes Jahr so heiß erwartet und heiß ersehnt ist. Ich bin sehr gespannt. Man kann über Rumble immer sehr viel machen. Und ja, der Aufbau war nicht fantastisch, aber nett. Ja. Es hätte ein bisschen mehr Promos geben sollen, ruhig in Richtung des Rumbles. Aber ist okay. Ich freue mich sehr. Ich werde das Ganze auch wieder live verfolgen dann heute Nacht. Und, musst du morgen nicht zur Schule? Ja, ich muss auch morgen zur Schule. Ja, das kannst du auch nicht die ganze Zeit. Denke ich mal. Nee, das geht wohl. Das habe ich jetzt seit dem SummerSlam bei dem Pay-Per-View gemacht. Glaubst du denn eigentlich, dass ich glaube, heute Nacht sind ja auch die Grammys, ne? Glaubst du denn eigentlich, dass dadurch Wrestling-Fans gucken wahrscheinlich nicht Grammys? Mal davon abgesehen, dass ich das vorher gar nicht wusste, nein, davon würde ich jetzt wahrlich nicht ausgehen. Vor allem nicht beim Royal Rumble. Aber um jetzt die, ganz kurz noch, letzte 10 Minuten, um jetzt den Zug noch vom Wrestling, wir sind ja durch mit dem Tim, zur Musik zu bekommen. Was ist denn im Moment das Album, was du am meisten hörst? Ich muss sagen, extremst viel Musik habe ich in den letzten Wochen nicht gehört, weil ich bin jetzt darauf umgestiegen, dass ich während den Busfahrten immer die Podcasts vom Wrestling höre. Ganz kurz, hörst du jetzt eigentlich nur Wrestling Observer oder auch Torch? Ich höre auch den Torch, aber mehr Observer. Und Torch liest du da, kriegst du da jetzt auch, du hattest das erwähnt, diese Papier-Version von dem Newsletter? Ja, die kommt immer so roundabout eine Woche, nachdem es auf der Website veröffentlicht wurde, an, ja. Und das liest du dann auch? Ja, klar. Junge, da hast du ja eine ganze Menge zu lesen. Wenn du dann noch dazu den Observer liest, liest du auch Figure 4 Weekly Newsletter? Nicht die Berichte. Die ersten zwei Seiten, wo er so schreibt meistens, ja. Ja, okay, der ist ja auch relativ kurz. Und den Observer, was liest du da? Den Observer, bei dem Observer lese ich jetzt natürlich nicht die ganzen ausländischen Wrestling-Sachen, die interessieren mich dann irgendwo nicht so sehr, aber die WWE-Anteile, die TNA-Anteile, teilweise die UFC-Anteile lese ich da schon. Ja, die sind ziemlich gut geschrieben, ne? Der Dave Meltzer kann das ganz gut schreiben. Mhm, auf jeden Fall. Lesen sich auch schnell, man mag das nicht meinen, wenn man das erste Mal auf die Länge von dem Observer guckt, denkt man, ja, da ist ja gut, da bin ich eine Woche mal mit dem Chef, aber man kann den sehr gut lesen. Hast du ein Jahresabo oder hast du ein Nein, in Gottes Namen, ja, Gottes Namen. Ich hab frei jeden Monat zu verlängerndes Monatsabo. Monatsabo. Dann bezahlst du 11,99. Ja. 10,99. Das geht ja im Moment bei dem Kurs. Das ist ja nicht so viel. Okay, dann hörst du nicht so viel Musik, aber wenn du Musik hörst, was ist denn das Album, was du im Jahr 2014 bisher am meisten gehört hast und was bisher dein Favorit ist? Das ist der... Das ist der Soundtrack zu dem wundervollen Film The Perks of Being a Wallflower. Der läuft sehr gerne bei mir momentan. Da springe ich auch ganz gerne ein bisschen hin und her und dies und das. Aber das ist natürlich kein Album aus diesem Jahr. Hast du denn auch schon irgendein Album aus diesem Jahr, wo du sagst, das wird einer meiner Favoriten? Ich habe das neue Warpaint-Album ein paar Mal gehört, ja. Und wie ist das? Das ist nicht schlecht. Da habe ich das vorige Album auch mal gekauft, nachdem das in den Jahresrückblicken immer so gut bewertet wurde und so weiter. Dieses ist so ein bisschen nicht mehr ganz so ruhig, ein bisschen actionreicher, wobei das jetzt auch zu sehr nach Action klingt, das ist schon relativ ruhig. Das ist schöne Musik, das muss man schon sagen. Da habe ich nur, glaube ich, ein Stück mal gehört, wobei das würde mich auch noch interessieren. Da kannst du ruhig mal rein. Ich kann auch mal gucken, ob ich das... Album dir zulegen wird, kann ich dir sehr empfehlen, das neue Bruce Springsteen-Album. Okay. Als ich in Emden zu Weihnachten war, haben wir ja im Rolling Stone gesehen, das hat so eine komische Kritik, man wusste gar nicht genau, sind das jetzt alte Stücke neu aufgenommen, sind das Coverversionen oder was ist das? Und ich habe mir das tatsächlich geholt. Ich kenne die Stücke alle nicht. Okay. So was von dem Begleittext da drin steht, scheinen das Sachen zu sein, die unveröffentlichte Sachen, also die sie mal irgendwann geschrieben haben und dann während einer Konzerttournee haben sie die wohl rausgeholt, dann für die Konzerte teilweise bearbeitet und dann haben sie gesagt, ach Mensch, das macht so viel Spaß, dann machen wir da ein Album raus. Okay. Dieses eine Stück, The Ghost of Tom Joad, das müsste ja eigentlich veröffentlicht sein. Da gibt es ja ein Album mit demselben Titel, aber das das habe ich nicht, das Album, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Mhm. Aber das ist ein Album, 12 Stücke, knapp eine Stunde und es ist kein einziges schlechtes Stück drauf. Du kannst das wirklich hervorragend von vorne bis hinten durchhören. Also das ist bisher das einzige Album aus 2014, was ich mir gekauft habe. Ja, das, also richtig gekauft habe ich mir dieses Jahr ja auch noch kein Album. Wobei ich stark um, also das Warpaint-Album war schon mal fast in meinem Warenkorb. Das hast du ja auf diesem Spotify oder wie ja, das Ding heißt. Genau. Also jetzt, wo ich nicht mehr so viel höre, ist es schon fast wieder ratsam, eigentlich ein Album im Monat zu kaufen, weil das letztlich dann auch gleich kommt, preislich, ob ich da jetzt Spotify habe oder... Ja, ich habe das ganz gern, weil bei dem Bruce Springsteen-Album sind ja dann, ist ja zum Beispiel in dem Booklet die Texte dabei mhm. und da ist das auch ganz gut, wenn man da mal reingucken kann. Ja. Deshalb habe ich mir das dann nicht bei Musicload oder 7 Digital gekauft. Musicload ist der Dienst von Telekom, oder? Den gibt's schon gar nicht mehr, der wurde eingestellt. Nee, das kann sein, dass sie das Streaming eingestellt haben. Aber ich nee, der wurde wirklich eingestellt. Oder der wird bald. Aber da muss das letzte Woche passiert sein, weil ich hatte mir vor Anfang diesen Jahres im Januar noch ein Hörbuch da gekauft zum Risikomanagement, was ich dieses Jahr gehört habe. Ja, ich habe vor sehr kurzer Zeit gelesen, dass der Dienst eingestellt wurde. Vielleicht gibt's den noch bis Ende Januar, Ende Februar, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall wird es den bald nicht mehr geben. Und nicht nur das Streaming, auch das Runterladen von Alben, auch teilweise in CD-Qualität, was die ja angeboten haben. Ach, das ist schade. Aber ja, das lohnte sich für die wohl nicht mehr. Videoload dagegen wird wohl bleiben. Mal gucken, wie das läuft. Ich hole mir dann lieber wenige Sachen, aber die dann auf CD. Und dann gucke ich vorher, ob das ein Booklet mit Texten hat. Mhm. Und das Bruce Springsteen-Album höre ich jetzt sowieso erstmal eine Weile. Ja. Und dann mal gucken, was das nächste ist. Hm. Na denn. Ja. Ja, ich freue mich auf den Royal Rumble. Ich bin sehr gespannt. Es ist 17.30 Uhr. Unsere Zeit ist am Ende. Und wir sind auch am Ende. Ich freue mich sehr auf den Royal Rumble. Kann ich wirklich sagen. Tue ich jedes Jahr, ist wieder so. Ich bin sehr gespannt, was man da. Also dieses Jahr beim Royal Rumble kann wirklich ziemlich viel passieren in Sachen, welche Richtung man jetzt bei den Matches wirklich geht. Ob man das jetzt wirklich macht, dass Batista gewinnt. Der Rio hat ja sogar bei Hausschuss gesagt, alle gehen davon aus, dass Batista den Rumble gewinnt. Also es ist schon relativ offensichtlich, wenn er gewinnt. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja, und dann, ach ja, genau, das wollte ich noch fragen. Nächste Woche Sonntag auch wieder Aufnahme? Kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Okay, dann würde ich dir jetzt gerade mal die Aufgabe geben, mir dann... so früh wie möglich zu schreiben, ob wir dann Samstag oder Sonntag aufnehmen wollen. Und dann darfst du auch gerne schon eine Zeit vorschlagen. Ja, dann mache ich das. Ich habe ja nächste Woche meine Dienstfahrt und dann muss ich jetzt gucken, wie das alles so läuft und was ich zu erledigen habe und nicht zu erledigen habe und ob ich dann Zeit habe oder nicht. Dann sage ich dir am Freitagabend wahrscheinlich Bescheid. Ist okay. Ja, dann werden wir nächste Woche wieder dabei sein und den Rumble Review, nachdem wir ihn heute previewed haben. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Viel Spaß beim Royal Rumble gucken, den Zuhörern und dir, Thomas. Dankeschön. Und dann noch ein schönes Restwochenende und bis nächste Woche. Das war Drucky Drummer 193 und Thomas hat wie immer das letzte Wort.